Er hatte auf ein Stück Papier geschrieben, die Wahrheit und die Brüderlichkeit werden herrschen anstelle der Lüge. Die lebendige Arbeit wird herrschen anstelle des Geldes. Als sie ihn verhafteten, haben sie dieses Stück Papier bei ihm